Lektion 10 Übung 2 Hallo Monika, du hast doch gesagt, du willst zu unserem Radlertreffen kommen. Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden. Radlertreffen? Was für ein... Na, unsere Radtour vor einem Jahr. Jetzt kommen ein paar von den Leuten zu Besuch. Du hast sie vielleicht schon auf unserer Hochzeit kennengelernt, vor 6 Monaten. Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie kommen hier in Lindau zu einem Wiedersehen zusammen. Und wann ist es soweit? Freitag in einer Woche. Also am... warte mal. Am 16. Oh, da könnte es schwierig werden. Da betreue ich eine wichtige Besuchergruppe. Wann genau geht's denn los? Ich denke, so ab 7, 7:30. Ich muss noch ein passendes Restaurant organisieren. Also, ich muss mal sehen, ob es klappt. In 4 Monaten will ich ja auch eine Fahrradreise machen. Da möchte ich schon wissen, was euch gefallen hat, was nicht so gut war und so weiter.